Kapitel 5 Hinweise, Auskünfte und Mitteilungen. Ins Zimmer einweisen. A1 Worum geht es auf den Bildern? Hören Sie und kombinieren Sie Bild und Text. Dialog 1 Hier ist der Lichtschalter für das Bad. Ah ja, gut. Dialog 2 Hier ist die Fernbedienung für den Fernseher. Sie können auch Satellitenprogramm empfangen. Wo mache ich ihn an? Hier. Ein, aus. Dialog 3 Hier ist die Kochnische. Und wo kann man einkaufen? Dort drüben ist ein Supermarkt. Dialog 4 Brauchen Sie sonst noch etwas? Wie macht man denn die Klimaanlage aus? Sie müssen da nach rechts drehen. Gut, danke. Dialog 5 Und wann bringen Sie das Zusatzbett? Wir holen es sofort. Darf ich dich etwas fragen? Wie heißt du denn? Michael. Na, dann wünsche ich schöne Ferien. Auf Wünsche und Reklamationen reagieren. A3 Einige Gäste rufen an der Rezeption an. Wie ist der Tonfall der Gäste in den Dialogen 1 bis 6? Hören Sie und notieren Sie. Dialog 1 Die Steckdose im Bad funktioniert nicht. Es kommt gleich jemand. Dialog 2 Es ist wieder sehr laut nebenan. Wir wollen schlafen. Das tut mir aber leid. Ich rufe dann nochmal an. Dialog 3 Wann bekomme ich die Leselampe? Haben Sie bitte etwas Geduld. Wir bringen sie gleich. Dialog 4 Im Bad sind keine Handtücher und die Seife fehlt. Warten Sie bitte einen Moment. Wir bringen sie sofort. Dialog 5 Bitte sagen Sie, wann machen Sie endlich das Zimmer? Und das Bad ist nicht sauber. Entschuldigen Sie, das Zimmermädchen kommt sofort. Dialog 6 Der Abfluss in der Dusche ist verstopft. Wir reparieren ihn noch heute. Hinweise für Hotelgäste A7b Hören Sie und unterscheiden Sie. Welcher Hinweis ist sachlich, welcher höflich? A. Die Skistation ist wegen Lawinengefahr gesperrt. B. Reiseauskünfte bekommen Sie an der Rezeption. C. Ein Telefon finden Sie rechts neben dem Restaurant. D. Verzeihung, hier sind keine Hunde erlaubt. E. Entschuldigen Sie bitte, dort ist ein Schild. Man darf hier nicht rauchen. F. Achten Sie auf Ihr Gepäck. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt. G. Bewahren Sie Schmuck und Bargeld im Safe auf. Wir haften nicht für Wertgegenstände im Zimmer. H. Machen Sie die Zimmer am Abreisetag bis 12 Uhr frei. I. Bitte gehen Sie etwas zur Seite. Der Eingang muss frei bleiben. Mitteilungen entgegennehmen. A11. Hören Sie und vergleichen Sie. Welche zusätzlichen Informationen bekommen Sie? Welche sind wichtig? Dialog 1 Guten Tag, mein Name ist Gerlach. Guten Tag. Gibt es eine Nachricht für mich? Ja, Herr Scharf erwartet Sie im Restaurant. Danke. Und wo? Gehen Sie hier rechts. Dialog 2 Hertel am Apparat. Frau Sonntag soll mich anrufen. Noch heute.

hinten. Aus, Haus. Und, Hund. Ihr, hier. A20b. Hören Sie die Sätze und sprechen Sie nach. Die Heizung ist aus. In Ordnung. Ich hole Herrn Altendorf. Bitte. Hier sind die Handtücher. Herr Evers kommt heute Abend um 8 Uhr. Sie können das Auto um 10:30 holen. Hier sind keine Hunde erlaubt. Wortschatz. Wortfeld Hoteleinrichtung. A21. Spielen Sie. Welche Wörter kennen Sie? A liest ein Wort vor. A und B hören die Kassette und überprüfen die Aussprache. Jetzt ist B dran. Das Hotelzimmer. Die Jalousie. Der Vorhang. Der Tisch. Der Papierkorb. Der Aschenbecher. Das Briefpapier. Die Leselampe. Der Stuhl. Das Kopfkissen. Die Rolle. Das Bettlaken. Die Bettdecke. Der Lichtschalter. Die Klimaanlage. Die Nachttischlampe. Der Telefonapparat. Der Nachttisch. Das Radio. Der Schrank. Der Kleiderbügel. Die Heizung. Das Sofa. Der Sessel. Der Fernseher. Das Fenster. Die Tür. Das Bad. Die Dusche. Die Badewanne. Der Duschvorhang. Die Seife. Das Handtuch. Der Spiegel. Der Wasserhahn. Die Toilette. Das Toilettenpapier. Das Waschbecken. Kapitel 6. Angebote im Hotel. Essen aufs Zimmer bringen. A2. Hören Sie und notieren Sie. Was bestellen die Gäste? Ja, bitte? Hier Zimmer 110. Können wir noch etwas essen? Ich muss fragen. Es ist schon etwas spät. Ja, das geht. Was soll es denn sein? Wir hätten gern ein Schinkensandwich, einen Cheeseburger und eine Mini-Pizza. Möchten Sie auch etwas trinken? Können Sie uns eine Cola und ein Mineralwasser bringen, bitte? Und dann hätte ich gern noch einen Weißwein. Geht das? Aber sicher. Und wie lange dauert das ungefähr? Circa 20 Minuten. Das ist ja wunderbar. Also bis gleich. Vielen Dank. Keine Ursache. Verkäufe im Hotelkiosk. A5a. Hören Sie drei Gespräche. Welche Sachen werden verkauft? Welche davon sind auch auf dem Bild? Dialog 1. Was kann ich für Sie tun? Geben Sie mir bitte eine Schachtel Zigaretten, zwei Filme und den Stadtplan. Bitte schön. Die Zigaretten kosten 2,50 €. Ein Film 4,50 €, also 9 Euro. Und der Stadtplan 4, das macht 15,50 €. Bitte sehr. Dialog 2. Hier bitte, ich möchte zahlen. Der Kugelschreiber kostet 2 Euro, das Briefpapier 1,50 €, die Wanderkarte 4 Euro und der Sonnenhut. Also der Hut steht Ihnen wirklich gut. Möchten Sie ihn für 5 Euro? Ja, gern. Dann kostet alles zusammen 12,50. Bitte sehr. Dialog 3. Kann ich zahlen? Ja, gern. Die drei Ansichtskarten kosten 1,20 Euro und das T-Shirt 10 Euro. Kommt noch etwas dazu? Nein, danke. Das macht 11,20 bitte. A5b. Hören Sie noch einmal. Notieren Sie die Preise. Dialog 1. Was kann ich für Sie tun? Geben Sie mir bitte eine Schachtel Zigaretten, zwei Filme und den Stadtplan. Bitte schön. Die Zigaretten kosten 2,50, ein Film 4,50, also 9 Euro und der Stadtplan 4, das macht 15,50. Bitte sehr. Hier bitte, ich möchte zahlen. Der Kugelschreiber kostet 2 Euro, das Briefpapier 1,50, die Wanderkarte 4 Euro und der Sonnenhut. Also der Hut steht Ihnen wirklich gut. Möchten Sie ihn für 5 Euro? Ja, gern. Dann kostet alles zusammen 12,50. Bitte sehr. Kann ich zahlen? Ja, gern. Die drei Ansichtskarten kosten 1,20 Euro und das T-Shirt 10 Euro. Kommt noch etwas dazu? Nein, danke. Das macht 11,20 bitte. Dienstleistungen anbieten. A8. Hören Sie und ordnen Sie die Texte den Bildern zu. Dialog 1. Ich möchte ein Jackett reinigen lassen. Geht das? Bis wann brauchen Sie es? Bis heute Abend. Kein Problem. Ich lasse es gleich holen. Dankeschön. Dialog 2. Ich muss etwas bügeln. Das ist auf den Zimmern leider nicht erlaubt. Ich sage dem Zimmermädchen Bescheid. Geben Sie ihr die Sachen. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Gern geschehen. Dialog 3. Ich will meinem Sohn die Haare schneiden lassen. In der Stadt ist ein Friseur. Vielen Dank. Dialog 4. Bitte helfen Sie uns. Mein Freund... Bleiben Sie ganz ruhig. Ich hole Hilfe. Bitte rufen Sie einen Arzt. Er kommt sofort. Sport- und Freizeitprogramme anbieten. A11. Hören Sie. Was empfiehlt das Hotelpersonal den Gästen? Wie finden Sie die Empfehlungen? Dialog 1. Ich möchte vielleicht die Gymnastik machen. Um wie viel Uhr beginnt denn der Kurs? Um 8 im Park. Tja, also ich weiß nicht. Da schlafe ich noch. Und was kosten die Massagen? 20 Euro. Wann passt es Ihnen denn? Morgen um 11 Uhr? Warum nicht? Ich habe ja Zeit. Geben Sie mir bitte Ihren Namen. Sonntag. Aber vielleicht möchte ich doch lieber... Dialog 2. Ich will an dem Spanischkurs teilnehmen. Was lernt man denn so? Besonders sprechen. Für den Besuch auf dem Markt, für Bestellungen im Café, auch Grundregeln der Grammatik. Prima. Wann fängt der Kurs denn an? Übermorgen. Möchten Sie noch etwas wissen? Wie heißt der Lehrer? José. Ich sage ihm Bescheid. Zahlen Sie bitte an dem Schalter. Dialog 3. Wir möchten Andalusien kennenlernen. Was kann man denn da morgen unternehmen? Vielleicht interessiert Sie das Programm hier. Morgen können Sie den Stadtrundgang machen und am Abend gibt es ein Gitarrenkonzert. Übermorgen können Sie andalusisch kochen lernen. Oh, das ist ja wunderbar. Ich kann Ihnen das Programm nur empfehlen. Sie finden täglich die Hinweise an der Rezeption und Sie bezahlen pauschal oder einzeln. Ausgezeichnet. Dialog 4. Sagen Sie bitte, Wann können wir Tennis spielen? Moment, da muss ich nachschauen. Erst um 21 Uhr. Das ist etwas zu spät. Tut mir leid. Sie müssen mindestens einen Tag vorher reservieren. Kinder betreuen. A14. Hören Sie. Wonach fragen die Eltern? Was interessiert die Kinder? Was muss der Kinderbetreuer beachten? Dialog 1. Meine Kinder interessiert der Segelkurs. Wie alt sind Ihre Kinder? 14 und 15 Jahre. Sie können beide schwimmen? Ja, sehr gut. Kann ich Sie gleich anmelden? Ja, gern. Dialog 2. Meine Kinder möchten den Tauchkurs machen. Können Sie schon schwimmen? Ja. Ja. Wie alt seid ihr denn? Schon 8 Jahre. Der Kurs fängt in ein paar Minuten an. Geben Sie ihnen die Bademäntel mit. Dialog 3. Wie lange bleibt Ihre Tochter in der Kinderbetreuung? 2 Stunden. Dann unterschreiben Sie bitte hier. Dialog 4. Seid mal bitte ganz still. Wir wollen euch einen Film zeigen. Psst. Aussprache. Konsonanten P, T, K, S, hart. Oder B, D, G, S, weich. A16a. P, T, K. B, D, G. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sie sprechen weich. Danke. Gern geschehen. Bitte ein Bier. Das dauert lange. 3 Tage. Sie sprechen hart. Kaffee und Kuchen. Postkarten kaufen. Tango tanzen. Am Samstag im Club. Mit Kind und Hund. Guten Tag. A16b. Hören Sie und sprechen Sie nach. Der Tag. Die Tage. Der Weg. Die Wege. Der Zug. Die Züge. Die Hand. Die Hände. Der Hund. Die Hunde. Das Kleid. Die Kleider. Das Verb. Die Verben. Es gibt. Geben. 17. 7. A16c. Hören Sie und sprechen Sie nach. Kann ich hier Postkarten und Briefpapier kaufen? Möchten Sie auch ein Glas Tee trinken? Vormittags gibt es Kinderbetreuung. Im Club sind Hunde nicht erlaubt. A17a. S-Laute. Hören Sie und sprechen Sie die Wortpaare. Das Haus. Die Häuser. Der Kurs. Die Kurse. Sie reist. Die Reise. Das Glas. Die Gläser. Sie liest. Lesen. A17b. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wann passt es Ihnen? Was kostet der Kurs? Das macht Spaß. Suchen Sie Ihren Sohn? Am Sonntag ist die Sauna geschlossen. Ich lasse die Tennishose sofort holen. A18. Schwierige Wörter aussprechen üben. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Zimmermädchen. Das Zimmermädchen. Ich rufe das Zimmermädchen. Stadtrundgang. Einen Stadtrundgang. Möchten Sie einen Stadtrundgang machen? Mitteilung. Eine Mitteilung. Wollen Sie eine Mitteilung hinterlassen? Kinderbetreuung. In der Kinderbetreuung. Wie lange bleibt Ihr Sohn in der Kinderbetreuung? Wortschatz. Wortnetz in der Freizeit. A20. Hören Sie die Geräusche und identifizieren Sie sie. Me gustaría hacer submarinismo. Ich möchte tauchen. Me gustaría hacer surf. Ich möchte surfen. Me gustaría hacer esquí náutico. Ich möchte Wasserski fahren. Radio Alicante mit neuesten Meldungen des Tages. Bingo! Bingo! Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kapitel 7 Angebote am Urlaubsort. Kunden in der Hotelboutique beraten. A2 Hören Sie. Welche Waren empfiehlt der Verkäufer? Wie beschreibt er sie? Wie entscheiden die Gäste? Dialog 1 Kann ich Ihnen helfen? Ich suche ein Souvenir für meine Mutter. Wie gefällt Ihnen denn die Tischdecke? Das ist Handarbeit. Sie ist wunderschön. Das ist sicher etwas für Sie. Sie ist nicht teuer und 6 Servietten sind auch dabei. Die Halskette finde ich aber auch sehr hübsch. Ich überlege noch ein bisschen. Aber natürlich. Dialog 2 Möchten Sie die Badehose anprobieren? Dort hinten ist die Umkleidekabine. Wie passt sie? Sie ist etwas zu groß. Bitte geben Sie sie mir eine Nummer kleiner. Ich habe sie auch noch in Blau. Danke. In Rot gefällt sie mir ganz gut. Ich nehme sie. Sehenswürdigkeiten in der Stadt und Wege empfehlen. A4a. Welche Sehenswürdigkeiten suchen die Gäste? Hören Sie und zeigen Sie sie auf dem Stadtplan. Dialog 1 Bitte sagen Sie, wie komme ich am schnellsten zum ägyptischen Bazar? Der ist an der Galaterbrücke. Da nehmen Sie am besten ein Sammeltaxi. Das ist nicht viel teurer als der Bus und es geht schneller. Dialog 2 Entschuldigen Sie bitte, wo genau ist die Atik Ali Pascha Moschee? Die ist bei der Konstantinsäule. Das sind etwa 20 Minuten von hier. Der Fußweg ist schöner als die Busfahrt und Sie sehen natürlich mehr von der Stadt. Danke vielmals. Dialog 3 Sagen Sie bitte, welches Museum ist so berühmt? Sie meinen sicher die Hagia Sophia. Ja, genau. In der Nähe können Sie auch das Archäologische Museum oder den Topkapi-Palast besichtigen. Aber am bekanntesten ist natürlich die Hagia Sophia. Gibt es einen Bus dorthin? Ja, die Haltestelle ist rechts vor dem Hotel. A4b. Hören Sie noch einmal. Welche Tipps gibt der Rezeptionist? Dialog 1 Bitte sagen Sie, wie komme ich am schnellsten zum ägyptischen Bazar? Der ist an der Galaterbrücke. Da nehmen Sie am besten ein Sammeltaxi. Das ist nicht viel teurer als der Bus und es geht schneller. Dialog 2 Entschuldigen Sie bitte, wo genau ist die Atik Ali Pascha Moschee? Die ist bei der Konstantinsäule. Das sind etwa 20 Minuten von hier. Der Fußweg ist schöner als die Busfahrt. Und Sie sehen natürlich mehr von der Stadt. Danke vielmals. Dialog 3 Sagen Sie bitte, welches Museum ist so berühmt? Sie meinen sicher die Hagia Sophia. Ja, genau. In der Nähe können Sie auch das Archäologische Museum oder den Topkapi-Palast besichtigen. Aber am bekanntesten ist natürlich die Hagia Sophia. Gibt es einen Bus dorthin? Ja, die Haltestelle ist rechts vor dem Hotel.

Sie haben Ihre Kamera bei uns vergessen, an der Rezeption. So ein Glück. Sagen Sie, können Sie sie mir zuschicken? Ja, sicher. An Ihre Adresse nach Deutschland? Ja, bitte. Ich bezahle natürlich das Porto. Aber das machen wir doch gern. Also wirklich, vielen Dank für Ihre Mühe. Und nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder. Dialog 2. Hotel Excelsior? Ich vermisse meinen Rasierapparat. Haben Sie ihn vielleicht im Bad gefunden? Welche Zimmernummer hatten Sie? 350. Einen Augenblick bitte. Nein, tut mir leid. Wir haben nichts gefunden. Tja, dann auf Wiederhören. Tut mir wirklich leid. So ein Pech. Vielleicht versuchen Sie es mal. Aussprache. Konsonant Z. A16. Hören Sie bitte und sprechen Sie nach. Üben Sie dann mit einem Partner, einer Partnerin. Kurs. Kurz. Seit. Zeit. So. So. 10. Sehen. Freizeit. Frei sein. 10 Zigaretten. Die Zeitung bezahlen. Ins Zimmer zurückkommen. Einen Zettel vermissen. Zufrieden sein. Eine Reklamation machen. A17. Schwierige Wörter aussprechen üben. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Schlüsselbund. Einen Schlüsselbund. Sie haben einen Schlüsselbund vergessen. Hoteldirektion. An die Hoteldirektion. Ich gebe es an die Hoteldirektion weiter. Unangenehm. Sehr unangenehm. Das ist mir sehr unangenehm. Gepäckträger. Den Gepäckträger. Soll ich den Gepäckträger schicken? A19. Hören Sie und sprechen Sie die Zungenbrecher. Sprechen Sie erst langsam und dann immer schneller. Finden Sie einen Rhythmus. Hinter Hermann Hannes Haus hängen 100 Hemden raus. 100 Hemden hängen raus. Hinter Hermann Hannes Haus. Schneiders Schere schneidet scharf. Scharf schneidet Schneiders Schere. 10 zahme Ziegen ziehen 10 Zentner Zucker zum Zoo. Herr von Hagen, darf ich's fragen, welchen Kragen Sie getragen, als Sie lagen krank am Magen auf der Fahrt nach Kopenhagen?